Herzlich willkommen, liebe Freunde der Astronomie. Und heute besonders herzlichen Gruß an die Freunde von Science-Fiction-Filmen, Science-Fiction-Geschichten. Kann man zu den Sternen reisen? Das ist eine Frage, die natürlich sich nicht nur durch die Science-Fiction-Filme zieht, sondern die natürlich schon lange in der Literatur immer wieder auf die eine oder andere Art behandelt worden ist. Und nun, warum will man das eigentlich wissen? Man will natürlich genau wissen, was da oben ist. Und daneben gehört aber noch ein zutiefst menschlicher Aspekt dazu. Neben der Neugier müssen wir uns zwangsläufig irgendwann mal von der Erde entfernen. Denn dieser Stern, unsere Sonne, wird in ein paar Milliarden Jahren als roter Riese vergehen. Wir müssen also langfristig, wenn wir ganz langfristig denken, also völlig unpolitisch im wahrsten Sinne des Wortes, dann müssen wir hier irgendwann mal weg. Und schaffen wir das wegzukommen oder sind wir für immer dazu verbannt, auf diesem kleinen, blauen, schönen Planeten zu bleiben? Das Thema soll also heute sein, kann man zu den Sternen reisen? Kann man denn wirklich mal genau sehen, was da draußen los ist? Kann man mal dabei sein, wenn ein Stern entsteht, wenn einer explodiert? Kann man wirklich mal genau sehen, wie ein schwarzes Loch aussieht, wie Pulsare pulsen oder vielleicht sogar, wie auf anderen Planeten andere Lebewesen darüber nachdenken, wie sie ihre großen Probleme lösen können. Und unser Ziel soll heute sein, dieser Stern, nachdem die Sendung ihren Namen trägt, Alpha Centauri. Kann man zu den Sternen reisen, ist eine Frage, die an jeden Astronomen in irgendeiner Umgebung unter irgendwelchen Menschen irgendwann mal gestellt wird. Und zwar deswegen, weil natürlich das Publikum von Fernsehserien wie Star Trek und etlichen anderen natürlich immer sagt, ja Menschenskinder, die fliegen doch ohne Probleme durchs Weltall, die haben doch überhaupt keine Schwierigkeiten, das wird doch möglich sein, irgendwann mal, denkt doch nur mal dran, vor 200 Jahren hat man ja auch nicht geglaubt, dass man fliegen kann, also wird man doch in 1000 Jahren irgendwann vielleicht doch mit Überlichtgeschwindigkeit fliegen und so weiter und so weiter. Und an der Stelle muss man natürlich mal ein bisschen Ruhe reinbringen, muss man überlegen, wie ist es denn nun tatsächlich? Und wenn Sie sich mal mit so einem Astronauten unterhalten, der mal draußen im Weltraum gewesen ist für ein paar Wochen, der wird Ihnen Dinge erzählen, daran denken Sie gar nicht, wenn Sie sich in so eine Science-Fiction-Geschichte hineindenken. Also fangen wir mal an mit der ersten wichtigen Tatsache. In diesem Universum kann man nicht schneller fliegen als mit Lichtgeschwindigkeit. Wenn Sie allerdings mit Lichtgeschwindigkeit fliegen sollten, dann haben Sie ein Riesenproblem, denn wenn Sie sich mit Lichtgeschwindigkeit bewegen, ganz abgesehen davon, dass die Zeit anders vergeht und all diesen Dingen, von denen man schon mal was gelesen hat und so weiter, dann bewegt sich alles auf Sie zu mit Lichtgeschwindigkeit. Und Sie werden lachen, Sie werden eine elendig langweilige Reise haben, weil das ganze Licht, was die Sterne abstrahlen, wird verschoben, ins Blaue verschoben, nicht nur ins Blaue, sondern ins Ultraviolette, in den Röntgenbereich, bis hin zur Gammastrahlung. Und das Universum, durch das Sie fliegen würden, ist völlig leer. Das heißt, Sie haben schon mal ein Riesenproblem, Sie wissen gar nicht, was Sie während der ganzen Zeit tun sollen. Und hier unser Stern Alpha Centauri zum Beispiel, der ist 4,3 Lichtjahre weg. Wenn wir also sagen, wir würden mit Lichtgeschwindigkeit fliegen, dann müsste das 4,3 Jahre dauern. De facto ist es ein bisschen anders, braucht uns aber nicht zu interessieren. Nun, wie geht denn das überhaupt? Kann man überhaupt zu den Sternen fliegen? Schafft man das überhaupt? Welche Energien sind denn dafür notwendig? Und man kann ausrechnen, wie lange würde es denn jetzt zum Beispiel dauern, einen Menschen zu beschleunigen? Und dass man ihn beschleunigen muss, leuchtet auch ein. Wenn Sie nämlich sehr lange in der Schwerelosigkeit sind, dann haben Sie ein Problem mit Ihren Knochen. Das Kalzium baut sich ab. Bei den Astronauten, die sehr, sehr lange in den Weltraumstationen draußen sind, wie in der Mir zum Beispiel, diese Astronauten haben große Probleme auf der Erde, weil ihre Knochen einfach weich geworden sind und sie müssen sich eine ganze Weile regenerieren. Und wie lange diese Regenerationszeit ist, hängt natürlich davon ab, wie lange man im Weltraum ist. Und es ist noch gar nicht klar, ob es nicht eine kritische Zeit gibt, wenn man die überschritten hat, dass der Kalziumabbau gar nicht mehr zu stoppen ist. Eine ganz andere Sache hängt nämlich damit zusammen, wir brauchen also eine Schwere. Wir müssen spüren in den Raumschiffen, wenn wir solche großen Reisen machen wollen, zum Beispiel nach Alpha Centauri oder auch schon zum Mars. Wir müssen unsere Schwere spüren können. Die Astronauten heutzutage versuchen sich durch hartes sportliches Training irgendwie vor diesem Kalziumabbau wenigstens teilweise zu schützen. Wenn wir aber nun wirklich längere Zeit im Weltraum sind, dann kann man den Leuten ja auch nicht pausenlos sagen, ihr müsst 24 Stunden am Tag im Rad laufen. Es muss sich also um irgendetwas handeln, wie wir die Schwere erzeugen können. Bei einem Raumschiff, was beschleunigt, ist klar, ne? So wie wir beim Auto in die Sitze gepresst werden, so würde man beim Raumschiff, das richtig beschleunigt, eben auch in die Sitze gepresst werden. Man würde seine Schwere spüren, wäre alles kein Problem. Und dann, wenn man abbremst, ist es genau das Gleiche. Die Trägheit hält uns bzw. schiebt uns weg. Also wenn wir eine Reise machen wollen zu irgendeinem anderen Stern, Dann werden wir also am Anfang beschleunigen. Schwerkraft ist da, prima. Müssen wir die Geschwindigkeit haben, die wir haben wollen. Vielleicht Lichtgeschwindigkeit, obwohl das leider nicht geht, bis zur Lichtgeschwindigkeit zu beschleunigen. Und dann bremsen wir wieder ab. Auch Schwerkraft da. Aber wenn wir dann in diesen Orbit gehen, zum Beispiel hier um dieses Doppelsternsystem Alpha Centauri herum und wollen mal gucken, wie es da so ist, dann brauchen wir irgendetwas, was uns die Schwere beschafft. Und die einzige Möglichkeit ist Rotation. Wir müssten also unser Raumschiff irgendwie langsam sich drehen lassen. Langsam sich drehen lassen übrigens. Man stellt nämlich fest, wenn man sich zu schnell dreht in einem solchen Gebiet, stellen Sie sich mal vor, Sie sind in einem Fernsehturm. Na, in einem Fernsehturm oben Restaurant und das Restaurant dreht sich. Dieses Restaurant dreht sich sehr langsam. Am besten einmal pro Minute, eher noch langsamer. Wenn es sich zu schnell dreht, dann kommt Ihnen das Essen eben dann schon wieder raus. Und so wird es auch einem Raumschiff gehen, das sich also mit hoher Geschwindigkeit dreht. Man kann also nur langsam sich drehen. Wenn man aber ein Raumschiff haben will, was sich nur langsam dreht, dann muss das ein sehr, sehr großes Raumschiff sein. Man kann ausrechnen, dass Raumschiffe, die sich so einmal pro Minute drehen, die sind 1600 Meter groß im Durchmesser. Es müssen also riesige Dinger sein. Nun, da fällt mir ein, bei sehr vielen Science-Fiction-Geschichten und auch bei sehr vielen UFO-Sichtungen, sogenannten UFO-Sichtungen, da drehen sich diese fliegenden Untertassen ja wahnsinnig schnell. Ist jetzt klar, warum wir hier landen wollen, ist völlig klar. Den Leuten ist einfach kotzübel, nicht? Und im Grunde genommen scheint also die Erde dann sowas wie ein kosmisches Klohäuschen zu sein, dass hier die UFOs alle, denn es sind ja immerhin 50.000 UFO-Sichtungen in den letzten 25 Jahren, den Leuten scheint es sehr übel zu gehen an ihren interstellaren Raumschiffen. Nun, wir sind also mit unserem riesengroßen Raumschiff nun unterwegs durchs interstellare Medium und versuchen bis zu Alpha Centauri zu kommen. Was für Probleme tauchen auf? Das erste Problem ist kosmische Strahlung. Die kosmische Strahlung besteht aus elektrisch geladenen Teilchen, also Elektronen und Protonen, die mit hoher Geschwindigkeit, denn wir bewegen uns ja mit hoher Geschwindigkeit, sonst würden wir ja da nie ankommen. Denken Sie daran, wenn wir mit unseren normalen Maschinen dahin wollten, also mit unseren Raketen, dann müssten wir 75.000 Jahre würden wir verbrauchen, um dahin zu kommen. Das wäre naturgemäß zu lang. Also wir müssen schon mit hoher Geschwindigkeit fliegen. Und wie gesagt, wenn wir mit hoher Geschwindigkeit fliegen, dann bewegt sich alles mit hoher Geschwindigkeit auf uns zu. Und abgesehen von der Langeweile, also alles wäre dunkel, wir haben diese kosmische Strahlung. Das sind geladene Teilchen. Die müssen wir irgendwie von unserem Raumschiff weghalten. Nun, wie können wir das machen? Die eine Möglichkeit ist, wir nehmen Magnetfelder. Geladene Teilchen können sich nicht frei zu Magnetfeldern bewegen. So wie das Erdmagnetfeld uns vom Sonnenwind beschützt, so würde also ein Magnetfeld, genauso wie man das in den Science-Fiction-Geschichten so kennt, so einen Schutzschirm, so einen magnetischen Schutzschirm haben. Und die Teilchen könnten nicht eindringen. Schön. Nur, was würde passieren, wenn, wie so oft in so Science-Fiction-Geschichten, die Energie ausfällt? Dann wäre auf einmal die Besatzung diesem massiven Beschuss von kosmischer Strahlung ausgesetzt. Und wenn man den Science-Fiction-Geschichten-Erzählern glauben darf, dann passiert das ja pausenlos, dass die Energie irgendwie zu irgendeinem Prozentsatz ausfällt. Also die einzige Möglichkeit nun, uns vor den kosmischen Strahlen zu schützen, ist, wir ummanteln das Raumschiff. Man kann ausrechnen, wie groß das sein muss, wie dick die Wand sein muss. Und sie müsste 2 Meter dick sein. Also eine 2 Meter dicke Felsenschicht um das Raumschiff herum wäre notwendig, um es bei der Bewegung vor der kosmischen Strahlung zu schützen. Sie sehen schon, worauf das hinausläuft. Von den schnellen Gleitern, von denen so oft in der Science-Fiction-Literatur und auch in den Science-Fiction-Filmen die Rede ist, da können wir hier gar nicht mehr sprechen. Wir haben es mit einem Zylinder zu tun, der ist also von Gesteinen ummantelt und der fliegt durch den interstellaren Raum, der völlig dunkel ist. Der weiß noch nicht mal, ob er wirklich in die richtige Richtung fliegt, weil es mit der Peilung ziemlich schwierig ist. Man kann nur hoffen, dass er dann auch noch die richtige Richtung hat. So. Das ist das eine. Das andere ist, die Rotation hatten wir schon. Natürlich wird so ein Raumschiff wahnsinnig schwer werden. Ein Raumschiff, was 1600 Meter groß sein soll, mindestens also ein Kilometer großes Teil, mit einer 2 Meter dicken Gesteinsschicht, wird natürlich ungeheuer schwer sein. Und man wird sehr, sehr große Schwierigkeiten haben, so ein Apparat zu beschleunigen. Und schon gar auf Geschwindigkeiten zu beschleunigen, dass in einer menschlichen Lebensdauer man auch wirklich irgendwo ankommt. Erinnern Sie sich, Apollo. Die Jungs sind mit ihren normalen Maschinen in 5 Tagen zum Mond geflogen. Aber unter was für Bedingungen? Ne? Unlängst kam mit der Film Apollo 13 das wieder. Da konnte man ja sehen, das muss ja fürchterlich gewesen sein. Und das konnten eben nur trainierte Astronauten sein, die praktisch soldatisch ausgebildet waren. Wenn sie zum Mars wollen, dann sind sie mit den jetzigen Maschinen, die wir haben, schon 6 Monate unterwegs. Wobei man auch schon die Frage stellen muss, was machen die eigentlich während der ganzen Zeit? Sie fliegen von den blauen Planeten weg. Ja, der wird immer kleiner, der rote wird noch nicht größer. Was machen Sie während der ganzen Zeit? Und wie schützt man vor allen Dingen die Lebewesen in einem solchen, auf so einer kurzen Raumtour? Das wäre ja praktisch nur so ein kurzer Ausflug, so ein bisschen, nur einfach so ein bisschen weg. Wie schützt man die Leute eigentlich in so einer Umgebung? Und das Ganze wird noch viel schlimmer, wenn man aus dem Sonnensystem raus muss. Und wir müssen aus dem Sonnensystem raus, weil wir langfristig eben wissen, und das ist natürlich jetzt eine Zeitskala, die also wirklich jedes menschliche Maß übersteigt, in einigen Milliarden Jahren wird die Sonne auf jeden Fall hier sich bis zum Marsbahn ausbreiten und dann müssen die Lebewesen auf diesem Planeten irgendwie verschwinden. Was bedeutet das also letzten Endes für die ganze Diskussion, können wir zu den Sternen reisen? Wir können nur zu den Sternen reisen, wenn wir sehr, sehr schwere Raumschiffe haben. Große Raumschiffe. Dann kann man sich natürlich fragen, welche Energie ist denn dazu notwendig, um so ein Ding überhaupt zu bauen? Und schon die Energiekosten, ich will sie gar nicht mit Zahlen langweilen, die übersteigen alles, was wir auf der Erde überhaupt zur Verfügung haben. Das würde vor allen Dingen bedeuten, dass wir sowas wie einen planetaren Konsens darüber haben, dass wir ein paar Leute wegschicken. Denn dass wir sie wegschicken, ist klar. Die können nämlich nicht mehr zurück. Wenn sie sich nämlich sehr langsam, sehr viel langsamer als die Lichtgeschwindigkeit bewegen, dann brauchen die ein paar hundert bis ein paar tausend Jahre, bis sie da hinkommen. Wir heute eben 75.000 Jahre. Das heißt, die Leutchen, die wir da wegschicken, die sehen wir nie wieder. Wenn wir die aber nie wiedersehen und wenn das so lange dauert, dann macht es natürlich auch überhaupt keinen Sinn, zum Beispiel mit denen zwischendurch noch irgendwelche Funkkontakte aufzunehmen. Wir wissen überhaupt nicht mehr, um wen es sich dabei handelt. Wenn hier auf der Erde schon ein paar hundert Jahre vergangen sind, da weiß doch kein Mensch mehr, nach welchem Regierungsprojekt eigentlich dieses eine Raumschiff wohin geschickt worden ist. Wir haben also ein Riesenproblem erstmal mit der Argumentation, wir haben ein Riesenproblem mit der Energie. Jetzt gibt es immer wieder Leute, die sagen, ach, das ist alles Quatsch, Materie und Antimaterie-Triebwerke. Das ist doch überhaupt kein Thema. Wir wissen ja heute, dass es Materie gibt, also Teilchen, und es gibt Antiteilchen. Und wenn wir die zusammenbringen, dann zerstrahlen die sich in Energie und damit könnte man doch prima ein Raumschiff antreiben. Das Problem ist nur leider die Antimaterie. Dieses Universum besteht eben aus Materie. Und wie die Leute selber sagen, diese vorschlagenden Science-Fiction-Menschen, wir können Antimaterie nicht in einem Materietank festhalten, weil dann würde der Tank zerstrahlen. Also müssen wir die Antimaterie irgendwie von Magnetfeldern wieder zusammenhalten. Diese Magnetfelder müssen aber stark sein, damit wir die Antimaterie zusammenhalten können. Und woher kriegt man Magnetfelder? Nun, man kriegt sie natürlich nur aus elektrischen Strömen. Man muss elektrische Ströme haben, die so stark sind, dass sie die entsprechend starken Magnetfelder machen, um das zusammenzuhalten. So wie wir das zum Beispiel auf der Erde heute versuchen, in nuklearen Kernfusionsanlagen. Das ist noch nicht ganz gelungen, aber wir sind auf dem besten Wege dahin. Und damit stehen wir vor der Aufgabe, diese Ströme zu machen. Diese elektrischen Ströme brauchen Energie. Wir sind gerade mitten in der dicksten Energiediskussion. Woher kriegt man elektrische Ströme? Nun, man muss irgendeine andere Energiequelle haben. Haha, Materie, Antimaterie, geht aber nicht, weil wir wissen ja gar nicht, wie wir die Antimaterie einsperren sollen. Und so landet man bei einem Zirkelschluss. Man kann das eine nicht tun, ohne das andere zu lassen. Und dann hat man letzten Endes ein Problem, was wir in der Physik Perpetuum mobile nennen. Wir müssen eine Maschine haben, die Energie umwandelt und das Ganze, ohne dass sie selber Energie verbraucht. Das geht aber nicht, das wissen wir. Das ist grundsätzlich unmöglich. Das sehen wir überall im Universum, dass es grundsätzlich unmöglich ist. Jeder Prozess setzt Wärme frei. Das heißt, es ist keine Frage der Prinzipien, so wie man zum Beispiel sagen könnte, ja, vor 200 Jahren hat man noch nicht an das Flugzeug gedacht und so weiter und an irgendwelche schnelleren Verkehrsmittel. Doch, man hat schon dran gedacht. Man hatte nur einige technische Möglichkeiten noch nicht. Prinzipiell war schon lange vieles klar darüber, wie zum Beispiel Flugzeuge funktionieren müssten oder wie Autos funktionieren. Wir wissen heute, dass es prinzipielle Grenzen gibt, die man nicht überschreiten kann. Die Lichtgeschwindigkeit ist eine davon, der Energieerhaltungssatz ist ein anderer. Wir können einfach nicht mehr verbrauchen, als wir haben. Und deswegen ist es natürlich immer recht ernüchternd, wenn sich ein Astronom oder mehrere Astronomen mit so einer Science-Fiction-Gemeinde trifft und dann sagen die Leute, ja, aber ist doch das noch möglich und dies und jenes. Und man kommt dann mit diesen Argumenten des sogenannten gesunden Menschenverstandes, das ist nicht schnell genug, du verbrauchst viel zu viel, du kannst das eine nicht tun, ohne das andere zu lassen. Und am Ende muss man die Frage, können wir zu den Sternen reisen, schlicht und ergreifend mit Nein beantworten. Trotzdem sind Science-Fiction-Geschichten immer wieder ganz interessant, aber sie stellen leider Gottes nicht die Wirklichkeit dar und man sollte wirklich sehr vorsichtig sein, bevor man das eine mit dem anderen vermischt. Aber man sollte nicht vergessen, dass zum Universum eben auch Träumen gehört und das kann man eben in Science-Fiction-Geschichten ziemlich gut.